Aber wenn man einmal drin ist, kann man denn irgendwo wieder hinaus? Ja, doch es ist nicht ganz so einfach wie bei gewöhnlichen Gebäuden. Denn durch den Irrgarten der tausend Türen kann dich nur ein wirklicher Wunsch führen. Wer den nicht hat, der muss so lange darin herumirren, bis er weiß, was er sich wünscht. Und das dauert manchmal sehr lang. Und wie kann man die Eingangspforte finden? Man muss es sich wünschen. Bastian dachte lange nach, dann zeigte er dem Löwen die Inschrift auf der Rückseite des Kleinodes. Was mag das bedeuten? Tu, was du willst. Das bedeutet doch, dass ich alles tun darf, wozu ich Lust habe. Meinst du nicht? Grau Gramans Gesicht sah plötzlich erschreckend ernst aus und seine Augen begannen zu glühen. Nein, es heißt, dass du deinen wahren Willen tun sollst, und nichts ist schwerer. Meinen wahren Willen? Was ist denn das? Es ist dein eigenes tiefstes Geheimnis, das du nicht kennst. Wie kann ich es denn herausfinden? Indem du den Weg der Wünsche gehst, von einem zum anderen und bis zum letzten, der wird dich zu deinem wahren Willen führen. Das kommt mir eigentlich nicht so schwer vor. Es ist von allen Wegen der gefährlichste. Er erfordert höchste Wahrhaftigkeit und Aufmerksamkeit, denn auf keinem anderen Weg ist es so leicht, sich endgültig zu verirren. Bastian dachte viel in den darauffolgenden Tagen über all das nach, was der bunte Tod ihm gesagt hatte. Doch manche Dinge kann man nicht durch Nachdenken ergründen, man muss sie erfahren. Und so kam es, dass er erst viel später, nachdem er vieles erlebt hatte, an Grau Gramans Worte zurückdachte und sie zu verstehen begann.